Berlin. Die Morden von Bundestag-Utschuss für die binnenlandsche Politik befördern sich hüt an Vormittag mit dat, wat güstern in Stuttgart schein is. Menschen wären do wieder an demonstrieren. Wie dat se do ob dat Rebet von Bornhof für ganz viel Geld eins umkortet. Man güstern hebt die Gendarmes den ersten Mal mit Wortekanonen und Gas rein weg für Dull ob alte Lü schorten. Ganz viel Menschen müssen dort Krankenhaus hin, wegen ihr Augen defersiert wären. In der Nacht hebt Arbeitslü anfung und haut viel Böhm rund den Bornhof. Dat se do nu grot in de Gang kommen könnt, für dat se do eins umwültern wild und deep in der Ehe botteln. Und wettermal han se glü, de tegen den ganzen Krom sind und Gendarms de eins afsparen in de Klatten. Berlin. In Bundestag bekartet der F-Ordneten sieht hüt morgen die Sorg mit den Atomkraftwerken. Die schüllt nu doch ein viel länger Strom morgen, als das ehes fürsehen wäre. Dat will sie wieder regieren, ja und ja. Man, wat der Opposition ist, die secht nee. Wenn die Atomkraftwerken länger ant net blieben dort, denn giftet auch viel mehr Abfall von dat dore Atomtüchs. Dorwegen secht sie ganz ivrig nons die, wo sie mit den Schied am N abblieben, die betto ewige Dorgen strahlt. Non tein Jostit sind sie nu wieder an und in der Sechtin sollt Schacht in Gorleben noch ein Mal, wat dat wohl die rechte Ort is und sie den Atommüll dur lagern könnt. Berlin. Bilon für Lü, die sich in Stohlwerken afmeracht, sind sie ob ein Brett kommen. Nu könnt wohl auch Arbeitslü in aner Branchen, die anhüet werd, verwachten sie'n, sie hebt am Ende sülbigen in ihr Knipp als die Kollegen, die in Lohn und Brot sind. Weg von der Gewerkschaft Verdi und von der IG Metall hebt, wie die Süddeutsche Zeitung Königmarkt, ja, just among door will sie für instorn. Güstern haben sie sich afsnackt, aber gäbe sieht und weg ob de Kant von der Gewerkschaft, für de Vieh von Tachentich, tusen Stahlarbeiters gift dat niegen Vertrag wie de Tarifen. Und so hebt sie tun ersten Mal rinschreiben, ut lehnt Arbeitslü, kriegt den sülbigen Lohn, als ihr Meckers de fest anstellt sind. Ollenbach. Bei dem norddeutschen Energiekonzern EWE mag sie hüt um der Mittagstüt rüm bekannt, wo viel Geld sie an ihr Gaskunden zurückbetolen will. Bei EWE haben sie, bei den freien Bürgermeister von Bremen Henning Schärf in Obdach geben, hey, schall man wat fürslorn. Komm, ist dat eins von dat, wat der Afkorten mit Bundesgericht utmorgen denn. Sie hebt ordelt, den nie gepriesen von EWE sieht Aprilmond 2007, der wär nicht noch recht und gesetzt. In den Vertrag hebt sie wat verkehrt rinschreiben. Wenn sie bei IWI alles zurückbetonen möcht, denn köstert den Konzern immer und bi 200 Millionen Euro sind Fachlü von Mainen. Bremerhaven. In der Tus über Lü, die utwandert sind, wies sie von morgen an, wo sie in Texas de Wuss fiert. Betto N von Maimon kann sich Elk und Ein dort auch utstellen mit Fotos ankicken. Dat Fest im de Wuss in den Orten New Braunfels ist ein von de grötzten Vieren in Amerika, wo viel Volk zusammenkommt, dat Dütsche Föhrerlern hätt. Dat Fest fiert se dit Jahr tun 50. Mal. Schall meist so wat sehen als dat Oktoberfest in München. So sieht das rund im Tod ob Stons. In Stort 7 Grad wie in Pflegehaben Bremen und ob der Fischerei haben Slüß Bremen haben 8, in Kloppenbach 9 Grad. Und dit noch von der Wehe. Hüt meist überall düster Wolken an, Vormittag pieselt da Tier und Dor. Bett 14 Grad, der Wind weit mit Morten, Buten ob See, auch stewig und die Kant von Südost, stark de Fee bet Fief. To kommen Nacht, Wolken, mal so und mal so, 8 Grad im und Bi. Morgen Fehlwolken, dat regnen beten immer bi Söstern Grad. Am Sündach wat freundlicher, mal lachen Sünn, mal Wolken, 20 Grad immer bi. So wie't Norrichten noch platt. Trechtmogt von Alexander Bauer, plattdütsch trecht böcht und fürliest, hetze Ulf Thomas Lessle.